Oktober ist eine gute Zeit zum Sterben. »Komm her, Valletta«, sagte ich. »Gassi gehen.« Er hörte, dass ich »komm her« sagte, also beschloss er, ein wenig fernzusehen. »Geht Papi mit dir, Gassi?« fragte Carrie. »Papi.« Papi hatte Mr. Smith und Mr. Wesson in der Tasche seines Anoraks. Papi würde mit dem kleinen Scheißer in den Wald gehen, weit genug weg vom Haus. Dann würde Papi ihm ein paar Kugeln durch den Kopf jagen und seinen Leichnam einem Filipino verkaufen, falls gerade einer vorbeikam. Vielleicht würde Papi ihn auch einem Kojoten zuwerfen oder ihn einfach in den Fluss schmeißen. Papi würde Carrie erzählen, dass ihr preisverdächtiger, reinrassiger Köter weggelaufen sei. Natürlich, als Papi ihm befohlen hatte, herzukommen. Gerufen und gerufen hatte ich, würde ich ihr erzählen, doch er sei gelaufen und gelaufen und nur Gott weiß, wo er jetzt gerade ist. »Vergiss die Leine nicht«, rief Carrie aus der Küche. »Keine Sorge, Liebling.« »Sei vorsichtig«, sagte sie, »tritt auf keine Schlangen.« »Valletta wird mich beschützen«, erwiderte ich, und weg waren wir. Die Blätter leuchteten orange über unseren Köpfen und raschelten unter unseren Füßen. Valletta zerrte immer wieder an der roten Leine nach hinten und platzierte sich stur alle 10 Meter oder so zwischen die Bäume. Er versuchte, nach Hause umzukehren, wo seine geliebte Gebieterin auf seine Rückkehr wartete. Ich versicherte ihm, dass wir hier unter den Bäumen sicher waren, wo rings um uns die Blätter sanft zu Boden fielen. »Komm, kleines Hundebaby«, säuselte ich, »komm, kleines Kläfferchen, hier im Wald kann dir nichts passieren.« Die Luft war von blendender Klarheit, wie der makellose weiße Stehkragen eines Pfarrers. Als wir weit genug vom Haus weg waren, griff ich in meine Tasche und nahm die Pistole heraus. »Siehst du die, Valletta?« sagte ich. »Damit werde ich dich erschießen. Du wirst nie wieder bellen, Valletta. Du wirst der leiseste Hund auf der Welt sein. Verstehst du mich, Valletta?« Er fing an zu bellen. »Sei doch still«, sagte ich. Er hörte einfach nicht auf zu bellen. »Verdammt nochmal«, rief ich, »halt dein Maul!« Und plötzlich riss er mir die Leine aus den Händen und jagte davon, ganz das hintertriebene kleine Schoßhündchen. Weiß und wuschelig wetzte er über den orangenen, gelben und braunen Waldboden. Wie ein raues, kehliges Flüstern pflügte er durch den Blätterteppich und zog die rote Leine hinter sich her wie eine dünne Blutspur. Ich stürzte ihm nach. Ich war keine 2 Meter hinter ihm, als er auf eine Lichtung rannte, die in goldenes Licht getaucht war. Ich folgte ihm mit der Pistole und zielte auf ihn. Gerade als mein Finger den Abzug drückte, kam Carrie auf der anderen Seite auf die Lichtung gestürzt. »Nein!« schrie sie und fiel auf die Knie, um ihn beschützend in ihre Arme zu schließen. Der Schuss zerriss das gleichmäßige Flüstern der Blätter, der Hund machte einen Satz in ihre Arme. Blut breitete sich auf ihrer Brust aus. »Oh mein Gott!« »Nein«, dachte ich. »O Herr im Himmel, nein!« Und ich ließ die Pistole fallen und rannte zu ihr und drückte sie an mich, blutend und stumm, während der verdammte, vertrottelte Hund bellte und bellte. Er hat seitdem nie mehr gebellt. Für ihn muss es so wirken, als wäre sie irgendwo ganz weit weg an einem Ort, den er sich in seinem kleinen Maltesergehirn überhaupt nicht ausmalen kann. In gewisser Weise entspricht das auch der Wahrheit. Ich habe die Geschichte so oft und für so viele Leute wiederholt, dass ich sie inzwischen sogar schon selbst glaube. Ich habe sie ihrer Familie erzählt und meiner. Ich habe sie all unseren Freunden erzählt. Ich habe sie sogar der Polizei erzählt, die ihr Bruder eingeschaltet hatte, misstrauisch und niederträchtig, wie er ist. Ich habe erzählt, dass ich eines Tages von der Arbeit nach Hause gekommen bin und sie einfach verschwunden war. Keinerlei Anzeichen dafür, dass sie gehen würde. Nicht mal eine Nachricht, Das Einzige, was sie dagelassen hatte, war der Hund. Und sie hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihn zu füttern, bevor sie gegangen ist. Valletta geht oft in den Wald, um nach ihr zu suchen. Er kreist um die Stelle herum, an der vor mehr als 2 Jahren ihr Blut in die Erde gesickert ist. Dort sprießt schon längst neues Grün, doch er umkreist die Stelle, schnüffelt an den jungen Trieben und sucht und sucht. Er wird sie nicht finden. Sie ist in eine Plane gewickelt und tief im Wald begraben, ungefähr 50 Meilen nördlich von dem Haus, in dem wir 3 einst zusammen gelebt haben, Carrie, ich und der Hund. Jetzt sind nur noch wir beide übrig. Er ist das Einzige, das mir geblieben ist, was mich an sie erinnert. Er bellt nie. Und ich spreche nie mit ihm. Er frisst, wenn ich ihn füttere. Doch dann trottet er von seinem Napf weg, ohne mich eines Blickes zu würdigen, und legt sich direkt vor die Eingangstür, um auf ihre Rückkehr zu warten. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass er mir mehr ans Herz gewachsen ist, seit er aufgehört hat zu bellen. Aber manchmal, wenn er fragend seinen Kopf schief legt, um einem taumelnden Schmetterling nachzuschauen, dann sieht er so süß aus, dass ich ihn mit Haut und Haaren verschlingen könnte.